Hello. Hallo, hallo, hallo. We have to have the air condition on because it's so hot here. Wir haben die Klimaanlage an, weil es hier so heiß ist. I don't know what the weather is like wherever you are. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter bei dir ist. Hot, cold, whatever. Heiß, kalt, was auch immer. Very soon I live in a city where if we have a freezing day, we might have 22 degrees. Bald lebe ich in einer Stadt, in der es an einem kalten Tag vielleicht 22 Grad hat. So, weather doesn't matter as long as the Son of God shines in our heart. Das Wetter spielt also keine Rolle, solange der Sohn Gottes in unserem Herzen leuchtet. So, Paul is saying that sexual morality, we've talked about the consumed with greed, they shouldn't be part of the Christian fellowship. Paulus sagt, dass sexuelle Unmoral, und wir sprachen darüber, habgierig zu sein, nicht Teil der christlichen Gemeinschaft sein sollte. Or who is an idolater, they are not supposed to be part of the Christian community either. Auch wer ein Götzendiener ist, soll nicht zur christlichen Gemeinschaft gehören. Now, what's an idolater? Was ist ein Götzendiener? Well, the Greek word for idolater is, I'm not going to pronounce the Greek word for you. Das griechische Wort für Götzendiener ist, ich werde das griechische Wort nicht aussprechen. But it means a worshipper of false gods. Aber es bedeutet ein Anbeter eines falschen Gottes. And it's really interesting. Es ist wirklich interessant. It actually says this in the Greek lexicon. So steht es tatsächlich im griechischen Lexikon. Listen to this. Hör dir das an. A covetous man as a worshipper of Mammon. Ein Mensch als begehrlicher Anbeter des Mammon. Mammon is the money. Mammon ist das Geld. But another definition in my Greek lexicon says this. Eine andere Definition in meinem griechischen Lexikon sagt, that this word is also used of any, even Christians, dass dieses Wort auch für jeden verwendet wird, sogar für Christen. Yeah, anybody, even for Christians. Ja, für jeden, sogar für Christen. Who are participants in any way in the worship of the heathen. Der in irgendeiner Weise an der Anbetung der Heiden teilnimmt. So what does it mean to worship? Was bedeutet es, anzubeten? Well, to worship it means to bow down to surrender to. Anzubeten heißt sich verneigen, sich hingeben. You remember when Paul says in Romans chapter 12? Erinnere dich, als Paulus in Römer Kapitel 12 sagt, that as we give our bodies, surrender it as living sacrifice, that's our true worship. Dass unsere wahre Anbetung darin besteht, dass wir unseren Körper als lebendiges Opfer hingeben. So, worship means if you bow down to anything. Anbetung bedeutet, dass du dich vor etwas verneigst. So, idolatry, you know, when we think of idolatry, we always think of heathen practices. Wenn wir an Götzendienst denken, denken wir immer an heidnische Praktiken. Isn't that true? Ist es nicht so? You know, that we think of things like, oh, I'm not an idolatry, I'm not sacrificing children. Wir denken dann an Dinge wie, oh, ich bin kein Götzendiener, ich opfere keine Kinder. You know, many of us evangelicals, we've pointed our fingers at the Catholics and say, they have idols in their house that they pray to. They are idolaters. Viele Evangelikale zeigen mit dem Finger auf die Katholiken. Sie haben Götzen in ihrem Haus, zu denen sie beten. Sie sind Götzendiener. But let me ask you a question. Aber lass mich dir eine Frage stellen. What happened to us that we think idolatry has to do with an idol that we make in our house, a statue or something that we bow down to? Warum glauben wir, Götzendienst habe mit einem Götzen zu tun, den wir in unseren Häusern aufstellen, eine Statue oder etwas Ähnliches, vor dem wir uns verneigen? If you worship anything besides God himself, you are an idolater. Sobald du etwas anderes als Gott selbst anbetest, bist du ein Götzendiener. So, worship means to bow down, to surrender to. Anbetung bedeutet also, sich zu verneigen, sich hinzugeben. How many Christians have surrendered to a lot of things for the sake of career? Wie viele Christen haben sich um der Karriere willen vielen Dingen hingegeben? How many Christians have surrendered to all sorts of other people and things for the sake of becoming famous? Wie viele Christen haben sich allen möglichen Menschen und Dingen hingegeben, um berühmt zu werden? It's idolatry. Das ist Götzenanbetung. Listen, we bow to Jesus Christ alone and to nothing and no one else. Wir verneigen uns allein vor Jesus Christus und vor nichts und niemandem sonst. How many Christians have caused idolatry in their lives when they worshipped their own pastors and leaders. Wie viele Christen haben in ihrem Leben Götzendienst begangen, als sie ihre eigenen Pastoren und Leiter anbeteten? So if you take Paul serious, these people should not even be part of the church. Wenn du Paulus also ernst nimmst, sollten diese Menschen nicht einmal Teil der Gemeinde sein. I wish I could tell you the importance of bowing at the feet of Jesus and therefore standing tall in front of everything and everyone else. Ich wünschte, ich könnte dir begreiflich machen, wie wichtig es ist, sich zu den Füßen Jesu zu verneigen und dadurch vor allem und jedem anderen aufrecht zu stehen. I believe once we have truly understood what it means to worship God. Ich glaube, wenn wir wirklich verstanden haben, was es bedeutet, Gott anzubeten. That means we bow before him. Denn das heißt, sich vor ihm zu verneigen. That means we surrender to him. Sich ihm hinzugeben. What's going to happen now? It is an impossibility for us to surrender to anybody else. Dann ist es für uns unmöglich, uns jemand anderem hinzugeben. So it is incredible to understand this beauty of truly worshiping God. Es ist unfassbar, diese Schönheit der wahren Anbetung Gottes zu verstehen. This is such an important thing to understand. Es ist so wichtig, das zu verstehen. You know, I believe so many Christians bow to so many other things and pressures. Ich glaube, viele Christen beugen sich so vielen anderen Dingen und Zwängen. They bow to their bosses, they bow to many systems, part of the system of this world. Sie verbeugen sich vor den Vorgesetzten, sie verbeugen sich vor vielen Teilen des Systems dieser Welt. They bow to money. Sie beugen sich dem Geld. They bow to so many things. Sie beugen sich so vielen Dingen. And I believe they do it because they've never truly worshipped God. Ich denke, sie tun das, weil sie Gott nie richtig angebetet haben. If you do a study in the Bible, wenn du die Bibel darüber studierst, and I did that many, many years ago, und das habe ich vor vielen, vielen Jahren getan, I looked up every single mention of the word worship in the original Hebrew and Greek. Ich habe jede Erwähnung des Wortes Anbetung im hebräischen und griechischen Original nachgeschlagen. Not one time is it connected with music. Nicht ein einziges Mal wird es mit Musik in Verbindung gebracht. But we have done it. Aber wir haben das getan. I'm going to a worship service. Ich gehe zu einem Lobpreisgottesdienst. So we mean it's a service where there's a lot of music. Wir reden von einem Gottesdienst mit viel Musik. Now it's wonderful to go to these meetings. Es ist wunderbar, zu diesen Treffen zu gehen. But it's wrong to call them worship service because they're not. Aber es ist falsch, sie als Lobpreisgottesdienste zu bezeichnen, denn sie sind es nicht. If we would, according to the Bible understanding, go to a worship service, wenn wir nach biblischem Verständnis zu einem Lobpreisgottesdienst gehen würden, we would all go and bow low before God and completely surrender to him. That's true worship. Würden wir uns alle vor Gott verneigen und uns ihm völlig hingeben, das ist wahre Anbetung. So I believe people can only be idolaters who are Christians. Ich glaube, Menschen können als Christen nur deshalb Götzendiener sein, because they've not truly ever totally bowed to God Almighty. Weil sie sich nie wirklich vollständig vor Gott dem Allmächtigen verneigt haben. Because once you've completely bowed to him, there's no way you can bow to anything or anyone else. Denn wenn du dich einmal ganz vor ihm verneigt hast, kannst du dich vor nichts und niemandem mehr verneigen. I know there is maybe close to 100,000 people listening to me in all the different languages all over the world. Ich weiß, dass mir vielleicht an die 100,000 Menschen in den verschiedenen Sprachen der Welt zuhören. Let me ask you a favor. Darf ich dich um etwas bitten? Ask the Holy Spirit if there is any kind of idolatry in your heart. Frag den Heiligen Geist, ob es in deinem Herzen irgendeine Form von Götzendienst gibt. Say Holy Spirit. Sag, Heiliger Geist, please show me. Bitte zeige mir, if I've bowed my knees to anything or anyone. Ob ich meine Knie vor irgendetwas oder jemandem gebeugt habe. And if you do show me, und wenn du mir das zeigst, I will quickly repent in my heart. Werde ich schnell in meinem Herzen Buße tun. And I will change my actions. Mein Verhalten ändern. And I will only bow before you. Und mich nur noch vor dir verneigen. And then quietly stay before him and let him show you. Dann geh in die Stille vor ihm und lass es dir von ihm zeigen. See you guys. Wir sehen uns, Leute.